Brief des 35-jährigen Fritz Lamm an die 19-jährige in New York lebende Vera Bergmann. 13. Oktober 1946, La Habana, Kuba. Lieber Vera Besen, ich verstehe ja, dass du schrecklich beschäftigt bist, obwohl ich dir raten würde, es weniger zu sein. Meine Großmutter war nicht besonders klug, aber sie rettete sich ein paar Weisheiten durch ihr Leben. Und eine davon war, dass es besser sei, wenig, aber lange zu lieben. Im Allgemeinen, selbst beim Briefeschreiben ist das so, halten die Dinge, in die man sich zu heftig hineinstürzt, nicht sehr lange an. Und im Allgemeinen sind die länger anhaltenden Dinge die wertvolleren. Aber Großmutter Amsberg ist lange tot. Nun meinst du, dass wir, so alt wir sind, dass wir eine bessere zukünftige Welt nicht mehr erleben werden? Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Dir gebe ich gerne und billig noch 50 Jahre zu leben. Ahnst du, was das heißt, in unserer Zeit? Vor 3×50 Jahren zum Beispiel, also um 1800 herum, lebte der alte Goethe. Und wenn er es eilig hatte, von Weimar nach Erfurt zu kommen, dann musste er ein Pferd zu Schanden reiten oder sich in einer von Pferden gezogenen Postkutsche durchschaukeln lassen. Und wenn er lesen wollte, musste er mit dem Stein an der Lunte Feuer schlagen, denn die Streichhölzer wurden erst in seinem Todesjahr 1832 erfunden, weil er mit den Worten mehr Licht gestorben ist. Das alles ist zwei Menschenalter, 2×60 oder 70 Jahre her. Und inzwischen fliegen wir über den Nordpol nach Moskau, machen die kleinsten Dinge der Welt kaputt, hören Radio, kicken Filme, jagen in Bussen, Bahnen, fahren unter Wasser, funken zum Mond, telefonieren, telegrafieren mit und ohne Draht, bauen riesige Kanäle, Ölleitungen und schießen uns hervorragend gut tot. Wenn also unsere Welt solch tolles Tempo angenommen hat, dann ist nicht einzusehen, warum Wehrerchen im Großmutterstuhl nicht in einer sozialistischen Wirklichkeit leben sollte. Nun erscheint das wirklich komisch. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass Wehrerchen Großmutter eher auf einem Trümmerhaufen sitzt und beweint, was der Vierte Weltkrieg noch übrig ließ. Aber auch das ist so ein nettes Nebenprodukt unseres politischen Kampfes. Wenn wir schon sehen, wie furchtbar schlimm der Entwicklungsweg dieser Menschheit ist, dann tun wir schon eine Masse, wenn wir durch unsere politischen Handlungen für eine vernünftigere Welt wenigstens zeitweise das größte Unglück etwas bremsen. Dass wir dabei oft die Prügel bekommen und nicht die Siegenden sind, das heißt noch nicht, dass die Sache an sich falsch oder schlecht ist. Das heißt nur, dass wir zu dumm oder zu schwach sind. Aber das müssen wir dann schnell ändern. Wenn wir zu dumm sind, dann müssen wir lernen. Liebe Vera, mit der Zeit kommt nichts. Mit dem Willen kommt etwas. Und wenn du meinst, es habe etwas Sinn, seinem Leben einen Inhalt, ein Ziel und eine Verantwortung zu geben und dazu den Willen aufbringst, dann wirst du weiterkommen. Wenn du auf die Zeit vertraust, wirst du auch sterben, aber nie zur Gemeinde gehört haben. Naja, die Massen sind nicht revolutionär und nicht sozialistisch. Darin liegt unsere Schwäche. Wenn wir erst eine Vera zur Genossin gewonnen haben und einen kleinen Walter und dann noch eine Vera und wenn diese dann wieder andere Besen und Braten heranholen und wenn die Mehrheit der Masse sich also so wandelt, dann in der Tat sieht es schon besser aus um uns Kubaner, um uns Jiden, um uns Russen und um uns Amerikaner. Ich finde unsere heutige Gesellschaft sehr wenig praktisch, denn die Hunde und Kanarienvögel leben besser als die großen Massen, die die Werte schaffen in der Welt. Oder die Massen, die gerne schaffen möchten und die nicht einmal arbeiten können. Ich finde unsere Gesellschaft sehr unpraktisch, die so viel Reichtum auf so wenige und so wenig Reichtum auf so viele verteilt. Ich finde die Gesellschaft sehr unpraktisch, die so viel Polizei braucht und so viel Mord und Totschlag und deren ganze Wissenschaft nicht dazu dient, sich selbst, alle Menschen glücklicher zu machen, sondern sich besser gegenseitig totzuschlagen. Mir geht es ganz gut, trotz meiner dauernden Schulden. Aber dennoch hängt dauernd über uns allen, denen es ähnlich geht wie mir, die Gefahr, morgen zur großen Armee der Unpraktischen, der Ausgestoßenen zu gehören. Warum die klassenlose Gesellschaft nur in der Theorie schön sein sollte und nicht in der Praxis, das weiß ich nicht. Schön wird sie vielleicht nicht sein, aber sicherlich viel, viel besser als die heutige Gesellschaft. In China sperrt man die armen Menschen ein, die Wasser stehlen, weil dort Wasser einen Wert hat. Wenn man hier allen Menschen Brot und Fleisch zuleitete, wie man es heute mit dem Wasser tut, und es gibt genug, dann wird man auch hier niemanden mehr einsperren, weil er Brot und Fleisch stiehlt. Und wenn man alles Brot und Fleisch und sonstige Nützliche und Gute der Welt vernünftig verteilt und unter Vernünftigen verteilt, dann verlieren nicht nur die Gefängnisse ihren Sinn, dann hört nicht nur die Tuberkulose und die Syphilis auf, sondern dann verlieren auch die Polizeien und die Kriege ihren Sinn und die Grenzen und die Staaten. Und so dumm kann keine Vera der Welt sein, dass ihr nicht leicht einleuchtete, dass das wirklich etwas Besseres ist und Praktischeres, als wir es heute haben. Die Theorie vom Sozialismus taugt wenig, aber die Praxis wird unendlich mehr taugen. Und darum brauchen wir ja die Veras der ganzen Welt, dass sie aus der Theorie Praxis machen. Die Masse hat nämlich eine merkwürdige Eigenschaft, die man unter dem Begriff Dialektik fasst. Wird die Masse von einer Idee ergriffen, so verwandelt sie sich in Qualität, in revolutionäre Bewegung. Und das weiß ich nicht von mir, sondern weil ich es bei Marx gelesen habe. Auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Wenn du nun aber auf deiner Schule besonders tüchtig in den modernen Naturwissenschaften bist, etwas in der Physik lernst, von Quantentheorie, von den neuesten Atomforschungen, von Relativitätstheorie und vom wirklichen Gefüge unserer Welt, dann wirst du plötzlich eine ganz merkwürdige Entdeckung machen. Nämlich die, dass es sich im großen Weltall mit Energie und Masse sehr ähnlich verhält wie in der kleinen, beschissenen menschlichen Gesellschaft. Und diese Einsicht wird dir eine große Sicherheit geben über die Richtigkeit der marxischen Erkenntnisse. Du wirst in der Physik wiederfinden das Gesetz von der Trägheit der Masse, das heißt der moralischen Trägheit der vielen Veras in der Welt. Du wirst wiederfinden, dass diese Massen sich nicht von innen her bewegen, sondern von großen Kräften angezogen werden oder von Energien betrieben. Die Energie ist aber dennoch, Achtung, dialektisch, in der Masse enthalten. Sonst wäre ja die Atomspaltung kein solcher Energieauflöser. Und solche Energie steckt in Vera und in all den anderen. Und wenn die Massenenergien sich in einer Richtung bewegen, dann wird die Welt umgestaltet. Eigentlich ist das sogar das Wesen der Welt, dass sie sich dauernd umgestaltet und ihre Formen wechselt, wenn das auch länger dauert, als wir einzelne Menschen leben. Die klugen Inder und Chinesen wussten das seit Tausenden von Jahren, und erst die grausamen und dummen Judenreligionen, Judentum, Mohammedanismus, Christentum, haben mit Feuer und Schwert diese großen Weisheiten in der zivilisierten Welt zunichte gemacht. Ich finde immer wieder, was den Marxisten in all seinem Unglück einzig glücklich und sicher machen kann, ist die Erkenntnis seiner Übereinstimmung mit dem Weltgeschehen und seiner gesellschaftlichen Erkenntnisse mit den großen Naturereignissen. Darum handelt der Revolutionär, noch wenn er praktisch politisch alles falsch macht, viel sinnvoller als das Massenatom. Nennen wir es ruhig wieder Vera, das sich einfach treiben lässt, das nicht den großen dialektischen Sprung kennt, wo aus Masse Energie wird, wovon die Physiker und klugen Leute längst viel ahnen. Das ist so einiges, was ich darüber denke und was dir vielleicht Stoff zum Grübeln und zum Antworten gibt. Und auf deine Antwort freue ich mich schon. Nun aber nimm noch entgegen einen Kuss und tausend Grüße. Fritz. November 1946, La Habana, Kuba. Liebes Verachen, ich stehe auf dem komischen Standpunkt, dass ich jeden meiner Briefe vor Gott und der Welt vertrete und dass jeder, dem ich Briefe schicke, sie demjenigen zeigen kann, dem er sie zeigen möchte. Dies also ein für allemal. Und bei meinen Briefen brauchst du keine Angst zu haben, ich könnte Anstoß an der Verletzung des Briefgeheimnisses nehmen. Aber nun zur Sache. Der alte Marx hat einen sehr komplizierten Satz geschrieben, und dieser Satz steht im Vorwort zum Kapital. Der Satz ist so kompliziert, dass selbst sehr treue Marxisten ihn nicht auswendig können. Aber die vorsichtigen Buchstaben-Marxisten haben ihn abgeschrieben und so verwahrt, dass sie ihn immer finden, wenn sie ihn brauchen. Ich gehöre nicht zu diesen Vorsichtigen. Daher werde ich dir nicht ganz wörtlich sagen können, was der alte Marx da ausdrückt. Aber am Inhalt, am Sinne werde ich sicher nichts ändern. Auch will ich dich nur mit dem ersten Teil dieses Satzes bekannt machen, denn der genügt, um über all das zu reden, worüber wir noch als Antwort auf deinen Brief zu reden haben. Also, der heilige Karl sagt da etwa, die Menschen werden in bestimmte Verhältnisse hineingeboren. Das ist alles. Er führt das zwar noch länger aus und meint, dass diese Verhältnisse bestimmt sind von der jeweiligen Produktionsreife des jeweiligen Gesellschaftsteiles, den wir betrachten. Im Zeitalter der Sklaverei kann kein Mensch ein freier Lohnarbeiter sein, denn die Verhältnisse, die sind nicht so. Heute kann hier keines sich als Sklave verkaufen oder wie in China Wasser für Dollars kaufen. Man würde ihn sofort ins Irrenhaus sperren, denn die Verhältnisse, die sind nicht so. Marx sagt noch weiter, dass diese Beziehungen unter den Menschen auch seine Denkweise bestimmen, seine Künste beeinflussen, seine Religion, sein Denken und so weiter. Aber das geht schon sehr weit, und wir werden davon nur einiges brauchen. Zunächst ist für uns nur interessant, dass wir nicht unabhängig irgendwo frei in der Welt baumeln, sondern in bestimmten Beziehungen, Verhältnissen, Grenzen drinstecken. Wir sind also in Verhältnisse hineingeboren, in denen es Dienstmädchen gibt. Es gibt Lohnarbeiter, Mehrwert, Diebstahl, Krieg. Und wir finden, mit unserem Gewissen ist das nicht recht zu vereinbaren. Aber wir sind doch hineingeboren. Wenn ich nun auf mein Dienstmädchen verzichte, dann ändere ich absolut nichts am System. Dann muss das Dienstmädchen statt bei mir bei einem anderen arbeiten oder ohne Arbeit hungern. Dieser individuelle, schöntuerische Gewissenssozialismus, das ist, Verzeihung, kleinbürgerlicher Unsinn. Das haben die Zeitungen gegen Karl Liebknecht geschrieben. Der will Sozialist sein und trägt einen schwarzen, guten Anzug, während Proletenkinder frieren. Sozialismus hat überhaupt nichts zu tun mit kirchlich verlogener Barmherzigkeit, sondern mit dem Kampf für einen gerechten Zustand, in dem die Barmherzigkeit und das schlechte Gewissen überhaupt abgeschafft, weil unnötig und unmöglich geworden sind. Dieser Gedanke ist sehr gewaltig. Aber das ist eben Sozialismus. Deine Logik, nur die reichen Leute können also gute sozialistische Gewissen haben, zeigt mir nur, dass du wirklich bald ein guter amerikanischer Staatsbürger werden kannst. Das ist nämlich die soziale Auffassung der Dollarmillionäre. Erst machen sie Dollars durch Ausbeutung von Tausenden und Zehntausenden von Menschen und dann machen sie Charity. Beruhigen sie ihr Gewissen durch Bauten von Krankenhäusern, Kindergärten, Kirchen und sind so Wundersozialisten geworden. Das Ganze hat natürlich nichts mit Sozialismus zu tun, sondern nur mit dem guten Herzchen des Kapitalisten, das helfen soll, den Kapitalismus zu erhalten. Es gibt sogar Sozialisten, wenn du mal Bernard Shaws Wegweiser der modernen Frau zum Kapitalismus und Sozialismus liest, ein amüsantes Buch, in dem auch viel geistreiches Dummzeug drinsteht, dann wirst du das finden. Die sagen, wir dürfen keinem Bettler ein Almosen geben und wir dürfen unsere Dienstmädchen nicht gut bezahlen, denn gerade dann würden sie sich wohlfühlen im Kapitalismus und keine guten Klassenkämpfer werden. Diese Auffassung ist zwar falsch und von der modernen Psychologie widerlegt. Wie falsch sie ist, hat aber auch die Praxis gezeigt. Denn die Dienstmädchen, die schlecht bezahlt waren, haben den Hitler gewählt. Und in allen europäischen Ländern sind die bestbezahltesten Arbeiter, die Metallarbeiter und die Buchdrucker, zugleich die revolutionärsten. Und die schlecht bezahltesten, die Kellner und die Friseure und die Ladenschwängels, das sind die ängstlichen und reaktionärsten Elemente. Der Mensch ist wie ein armes Hundetier, das, wenn es von Geburt an immer geschlagen und getreten wurde, nicht mehr zu bellen wagt, wenn es nur eine erhobene Hand sieht. Der Mensch ist wie ein Hundetier, das, wenn es gewöhnt ist, immer Wurst und Schinken zu kriegen, immer frecher danach schnappt bei jeder Gelegenheit und schließlich die Hundeherrschaft erreichen will in der Welt. Darum meine ich, man muss außer aus sozialem Mitgefühl auch in Übereinklang mit der Erziehung zum Sozialismus wohl seinem Eckenbettler etwas abgeben, das Dienstmädchen gut bezahlen, gut behandeln und ihr behilflich sein, anstatt alles auf sie abzuwälzen. Natürlich ist es für das Dienstmädchen eigentlich leichter, Sozialist zu sein, als für den, der es bezahlt. Und wenn du in einem kühnen Überschwang die vernünftige Idee hattest, anstatt von den Mäusches der Welt abhängig zu sein, dir einen Job zu suchen, um selbst dein Leben zu bezahlen und dann unabhängig zu sein, dann würdest du in der Tat es viel leichter haben, aktiv am sozialistischen Gedankengut und seiner Verwirklichung teilzunehmen, als wenn du nun diplomatisch zu den praktischeren Beutels der Moisches zurückkehrst. Friedrich Engels war Fabrikbesitzerssohn. Er wusste sehr wohl, dass wenn er aufhört, Kapitalist zu sein, dass er damit nicht den Kapitalismus stürzt. Und aus den Profiten seiner Fabrik, dem aus den Arbeitern erbeuteten Profit, zahlte er Marxens und sein Leben und erhielt die Erste Internationale und ließ er ihre Broschüren drucken. Denn der Mensch ist in bestimmte Verhältnisse hineingeboren und in diesen muss er zuerst mal leben und denken. Und wenn er sieht, dass diese Verhältnisse nicht in Ordnung sind, dann wird er ein Revolutionär. Aber die Waffen zum Kampf für die neue Ordnung, die muss er noch aus der alten Ordnung nehmen. Das ist kompliziert, aber nicht anders möglich. Darum ist es manchmal ganz gut, wenn intelligente Wesen sich fragen, wie viel Kraft sie aufwenden müssen, um wirkliche Revolutionäre zu sein, und wie viel Kraft sie aufwenden müssen, um kleine Privatrevoluzzer zu sein. Das steht nun bei den meisten Menschen in einem großen Missverhältnis. Selbst in der kleinen privaten Sphäre sollten wir unsere Verhältnisse und Beziehungen, in denen wir leben, ruhig und sachlich einschätzen und noch mehr, wir sollten kapieren, dass wir nicht nur selbst in diesen bestimmten Beziehungen drin leben, sondern dadurch, dass wir drin leben, auch wieder ein bestimmtes Verhältnis für die anderen abgeben. Daraus resultiert, dass wir lernen müssen, Rücksichten zu nehmen, wenn wir sie von anderen verlangen, und unsere gegenseitigen Verhältnisse so vernünftig wie möglich zu gestalten. Obwohl du noch lange nicht so marxistisch gebildet bist, um recht die Größe eines gewaltigen Satzes von Engels zu begreifen, kannst du doch schon manchmal darüber nachdenken. Er behandelt das Problem der Freiheit, das bisher noch keiner besser lösen und definieren konnte. Also Engels sagt, Freiheit ist der Einblick in die Notwendigkeit. Wende das mal auf deine eigene Umwelt an und dann wirst du viel freier werden, als du bist, wenn du schnippische Redensarten führst und dir mächtig kräftig vorkommst. Ich sage das alles nicht, um Moralien auszuteilen. Ich sage das, weil ich selbst etwa 10 Jahre lang so falsch meine Kräfte verwendet habe, ohne zufriedenstellende Lösungen zu finden. Und weil ich heute weiß, dass in einer einsichtsvollen Rücksichtsnahme auf die Umwelt mehr Freiheit verborgen liegt als im Frosch-Mäuse-Krieg. Und ich sage das, weil ich gerne möchte, wenn wir schon die neue Partei gründen, dass du dann auch Kraft und Zeit dafür hast, anstatt alle Kraft und Zeit im Frosch-Mäuse-Krieg zu lassen. Wir sind in bestimmte Verhältnisse hineingeboren. In diesen bewegen wir uns. Natürlich gibt es ewige Dinge wie Schönheit, Hunger, Liebe. Aber auch diese müssen sich diesen Verhältnissen einpassen. In der primitiven Gesellschaft und in verschiedenen Völkern gibt es andere Formen der Liebe als in unserer Gesellschaft. Und mancher kluge Hottentotte würde sich totlachen oder überhaupt nicht verstehen, warum unsere jungen Menschen heute so viel Geschrei darum herum machen, wenn sie gleichzeitig mit Dreien schlafen oder Viere lieben. Aber das macht uns jungen Liebeshungrigen oft so bittere Sorgen, weil unsere Liebesbeziehungen und Vorstellungen und Befürchtungen und Hoffnungen vollständig eingeengt sind durch die allgemeinen Bedingungen unserer Gesellschaftsform. Und das meinte ich, wenn ich schrieb, dass auch deine Liebe zu Eddie in bestimmten Beziehungen steht, die innerhalb unserer Gesellschaft wirken und dir klar machen könnten, wie schlecht diese Gesellschaft ist. Wie viel Umwege, wie viel Freiheiten, Schreiheiten sind nötig, um sich auszutoben, mehr auszutoben als zu lieben, um sich Freiheiten zu erkämpfen, anstatt frei zu sein. Diese kleinen Auseinandersetzungen in Familie und Liebesbeziehungen, unter denen heute jeder so übermäßig leidet, besonders aber die Menschen, die irgendwie pervers sind, das heißt Liebesneigungen haben, die Gesetz und Gesellschaft verbieten möchten, werden ihren Inhalt im Sozialismus, eben in anderen Verhältnissen, ändern. Heute ist auch das Liebesverhältnis zwischen den Menschen bestimmt von privatkapitalistischen Vorstellungen. Eine Frau will einen Mann besitzen. Ein Mann will, seine Frau soll ihm gehören und gehorchen. Unsere heutigen Liebesvorstellungen beginnen überhaupt damit, sich eine Unfreiheit zu wünschen, ein Gebundensein, das man meist nicht erträgt. Der Liebende fürchtet ständig, der Geliebte könnte von einem anderen besessen werden. Es gibt Eifersucht und Neid, Ranküne und Gemeinheit. Alles so nötig in diesem System und so lächerlich in einer neuen Gesellschaft. Darum hält nun die kleine Vera und der kleine Fritz mit Angst und Übereifer fest, wenn er mal oder wenn sie mal ein geliebtes Wesen hat. Und daraus kommen dann viele dumme Geschichten, sowohl dem geliebten Wesen gegenüber, als auch seiner und unserer Umwelt. Wieder ermöglicht uns Friedrich Engels mit seiner Mahnung zur Einsicht in die Notwendigkeit, uns etwas abseits von uns selbst zu stellen und kritisch uns selbst zu betrachten, zu sehen, dass wir zwar individuell aus unserem Teufelskreis nicht herauskommen können, aber sozial Revolutionäre sein können. Das macht uns erstens schon heute klüger in unseren Beziehungen zu unserer kleinen Umwelt, macht uns aber auch bewusster in unseren revolutionären Ideen, in unserem Kampf um die neuen Verhältnisse, in die einst unsere Enkel und deren Enkel hineingeboren werden sollen. Und wenn wir so einen Platz ausfüllen im ewigen Suchekampf der Menschen nach Besserung ihrer eigenen Welt, dann hat unser Leben einen Sinn gehabt. Und wenn dann Bruder Tod zu Heinz in Japan oder zu den Genossen in die KZs kommt, oder einmal zu mir und später zu dir, dann können wir getrost lächeln und sagen, allons marchons, wir sind bereit, wir haben unser Leben gelebt, unsere schwache Kraft genutzt und einige Pflichten erfüllt. Ich hoffe, du schmeißt meine Briefe nicht sofort weg, denn sie stehen in einem großen Zusammenhang und vielleicht, wenn du mal Lust hast, kannst du den ersten und den zweiten nachlesen, wenn du den dritten beantwortest. Ich bilde mir ein, dass ich nicht umsonst so viel Mühe aufwende, mich klar auszudrücken. Und ich weiß, dass dir manches alt und manches neu ist. Das Ganze ist ein großer Salat und gegenüber dem Sozialismus sind wir alle wie Kühe und Ochsen und werden gute Sozialisten nur sein, wenn wir sehr oft wiederkäuen. Also, guten Appetit und auch sonst alles Gute. Dein Fritz. September 8, 1942. Es gähnt die Fülle und es drängt die Leere. Es drückt die Hülle, als ob Fülle sie wäre. Der Tag ist Warten und die Nacht kein Schlaf. Gefängnis der Garten, Schachspiel und Karten. Der Mensch ist brav. Nicht wagt zu fliegen, Idee und Gedanke. Und wenn sie nicht siegen, werden erliegen gesunde Kranke. Den eigenen Fluch für andere zu weben, ein schönes Buch und ein Gesuch ist noch nicht Leben. September 7, 1946. Liebe Vera, besten Dank für deinen Brief. Ich verstehe nicht ganz, warum man, wer ist das, dort Highschool braucht. Aber wenn du meinen solltest, dass du das brauchst, dann bleibe ich zwar auch kritisch, bin aber gerne bereit, dir das zu glauben. Man braucht doch sicherlich nicht Highschool, denn wohl die große Mehrheit der Mans haben sie nicht gehabt und leben doch. Ich glaube, auch du könntest ohne das leben, wenn du arbeiten wolltest. Ich fürchte, du brauchst die Highschool, um nicht arbeiten zu müssen. Aus demselben Grunde triebst du dich ja auch hier in den Schulen herum. Aber das hat mit den Umständen, in die wir hineingeboren sind, sehr wenig zu tun. Meines Erachtens ist das Leben selbst eine sehr gute Highschool, besonders für Mädchen wie du, die nicht gerade die Gelehrsamkeit mit Begeisterung fressen. Wenn du schreibst, du willst nun wirklich mit der Schule fertig werden, dann hoffe und wünsche ich nur, dass der Wille sehr stark ist und dass du wirklich alles Notwendige dazu tust. Sonst verlierst du nur Zeit. Ich stehe auch nicht ganz auf dem Standpunkt, dass es umso besser ist, je später man anfängt zu arbeiten. Ich finde, je früher ein Kind laufen und schwimmen lernt, auf der Erde, im Wasser und im Leben, umso besser ist es. Je später man anfängt, umso schwerer fällt es einem. Übrigens, ich kenne sogar Leute, die arbeiten und außerdem lernen und das auch nicht als Schande empfinden. Dass du Unabhängigkeit ohne Selbstverdienen vorziehst, ist eine Frage deines privaten Geschmacks. Nun muss ich dir aber schnell noch etwas vom Marxismus dazu sagen. Wenn wir nämlich anfangen, alles in der Welt nur und ausschließlich auf die Verhältnisse zu schieben, dann haben wir zwar eine bequeme Ausrede, aber dann sind wir keineswegs Marxisten. Dann gleichen wir den frommen Leuten, die sagen, wenn Gott doch für alles verantwortlich ist, dann brauche ich nicht mehr zu tun, als abzuwarten. An dieser Übereinschätzung der Verhältnisse ist der schädliche Reformismus groß geworden. Da kam dann alles durch die Verhältnisse selbst. Und der Mensch oder die Arbeiterklasse brauchte gar keine Revolution mehr zu machen. Ein wirklicher Marxist ist revolutionär. Das heißt, Dialektiker im Denken. Das heißt, dass er weiß, dass die Verhältnisse wohl den Menschen bestimmen, aber auch, dass der Mensch sich ihrer bewusst werden muss, um eben diese Verhältnisse wieder zu verändern. Dialektik heißt, eine dauernde Gegenbeziehung und Wechselwirkung anzuerkennen. Rosa Luxemburg sagt, einem Bilde Marxens folgend, dass wir nicht nur die Schauspieler unserer Geschichte sind, sondern auch ihre Autoren. Wenn du erkennst, dass deine Verhältnisse und Umstände besser sein könnten, so musst du die richtigen Wege und Mittel finden, sie zu verändern, obwohl du nur ein kleines, schwaches Menschlein bist, wie wir alle. Was du über Heimat schreibst, das verstehe ich sehr gut. Du kennst das nicht, und du bist zufrieden damit, dass du viel von der Welt kennenlernst und heute mal hier und morgen mal dort und überall schnell zu Hause bist. Heimat ist auch für mich etwas anderes als die Jugenderinnerung und die Straße, in der ich geboren bin. Trotzdem möchte ich gerne in meine Heimat zurück. Vor allem, weil ich mich nur in ihrer Sprache richtig ausdrücken kann. Weil ich nur in ihrer Sprache denke und Gedichte lesen kann. Weil ich nur in ihrer Sprache zu Menschen sprechen und also nur dort wirken kann. Das kommt aber daher, dass ich zu dumm bin oder zu faul, andere Sprachen richtig zu lernen. Dort in der Heimat habe ich aber denken und sogar mal beten und singen gelernt. Mit ihren Augen, mit ihrem Horizont habe ich meine Welt gesehen und bin ich groß geworden. Und dieses Stück Heimat habe ich dann überall mit mir herumgetragen in der ganzen Welt. Weißt du, was mir ein ganz, ganz großes Stück Heimat ist? Dir wird das komisch klingen, und du wirst diese Heimat mies genug finden. Und wenn sie es auch ist, so ist es doch ein großes Stück meiner Heimat. Meine Heimat ist die Arbeiterbewegung. Und meine geistige Heimat, sozusagen der Himmel über dieser kahl gewordenen Erde, ist der Sozialismus. Ich hatte das Gefühl schon, als ich ein wurzelloser, suchender, zweifelnder, schlechter Schüler und etwas perverser Jüngling endlich in die Arbeiterbewegung eintrat. Da wurde mir wohler zumute. Und ich wurde sicherer. Ich habe diese Heimat auch erst gefunden, als ich schon 18 Jahre alt war. Aber seitdem bin ich ihr so treu geblieben, wie ich nur konnte. Und wenn ich auch sehe, wie verrottet diese Erde ist, dann muss ich eben in ihr versuchen, Samen zu säen. Und die Erde zu pflegen, damit eine neue Saat aus dieser Erde hervorbrechen kann. Und wir vielleicht auch mal die Früchte sammeln können. Aber diese persönlichen Gefühle kann ich anderen nur schwer vermitteln. Wir aber sprechen ja von den Dingen auch nicht von der gefühlsmäßigen Seite, sondern von unserem Gehirne her. Da schreibst du, wenn du nun in China wärst, würdest du vielleicht kapitalistisch Wasser verkaufen. Und wenn China sozialistisch wäre, dann würdest du Wasser verschenken. Und nun muss ich dich sehr enttäuschen. Ich fürchte, unsere ganze Vorstellungswelt wird sich so verändern, dass es im Sozialismus auch kein Schenken mehr gibt. Das ist geradezu eine hervorragende Seite des Sozialismus für reiche Geizhälse. Stell dir vor, hier, wo doch das Wasser keinen Wert hat, da kommt der kleine Negerjunge, der sich in der Kneipe Wasser geben lässt, ebenso wenig wie der Wirt, der es ihm gibt, auf den Gedanken, es handle sich um ein Geschenk. Schenken kannst du Wasser nur im kapitalistischen China, nämlich dem, der es ungerechterweise nicht kaufen kann. Aber im sozialistischen China, wo jeder Wasser hat, so viel er haben will und es einfach wegschütten kann, wenn er zu viel hat, da kannst du niemand Wasser schenken. In eurem Amerika und hier und in Europa ist Wasser schon sozialisiert. Es wird von den Gemeinden verwaltet und einem jeden zugeleitet. Nun stelle dir vor, du wünschst dir vom Eddie etwas zu Weihnachten und er schenkt dir ein Glas oder eine Flasche oder ein Fass Wasser. Ich möchte sehen, wie begeistert du darüber wärst, der Eddie vielleicht mehr. Und ich glaube, so ginge es den Chinesen, wenn du kämest, ihnen etwas zu schenken, was gar keinen Wert mehr für sie hat. Ich möchte dir nur noch dasselbe sagen, was der Rabbi Hillel dem Heiden sagte, der zu ihm kam mit der Bitte, er möge ihn das Judentum lehren, solange er auf einem Bein stehen könnte. Da sagte der Hillel eben das, was ich dir hier wiederhole. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun gehe hin und lerne. Dein Fritz.